Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Badlands, einer der frühen Songs von Bruce Springsteen. Versuche, deinen Traum wahrzumachen. Verplempere dein Leben nicht mit Warten, sondern pack an. Lass uns jeden Tag daran arbeiten, bis wir das Glück erzwungen haben. Badlands ist ein sehr amerikanisches Lied. So wie Bruce Springsteen wohl der amerikanischste Rocksänger unserer Zeit ist. Sein optisches Kennzeichen sind die aufgekrempelten Ärmel. Und dieses Symbol steht dafür, wie die Amerikaner sich selbst einschätzen und wie auch wir sie sehen. Als Menschen, die nicht lange grübeln, sondern zupacken. Es geht ihnen nicht um Ursachenforschung, sondern um praktische Konsequenzen. Nicht um Prinzipien und tiefgründige Weisheiten, sondern um konkrete Problemlösungen. Mit einem Wort, die Amerikaner gelten als pragmatisch. Ein Grund für diese hemdsärmelige Mentalität ist sicherlich das tief verwurzelte historische Erbe des Wilden Westens. Dort wurde bekanntlich nicht lange über Recht und Unrecht diskutiert, sondern der Colt gezückt. Es gibt aber noch einen anderen, und zwar ganz anderen, nämlich philosophischen Grund. Dabei handelt es sich um eine Denkrichtung, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Amerika entstand und bezeichnenderweise den Namen amerikanischer Pragmatismus trägt. Diese Philosophie wurde einerseits aus der Mentalität des amerikanischen Volkes herausgeboren, andererseits prägte sie den Volkscharakter und den American Way of Life, und zwar bis heute, indem sie dem ohnehin praktisch orientierten Weltbild der Amerikaner einen theoretischen Überbau verschaffte. Der amerikanische Pragmatismus sieht im Menschen in erster Linie nicht ein denkendes, sondern ein handelndes Wesen. Und er bemisst deshalb den Wert von Ideen oder Theorien nach ihren Auswirkungen auf das praktische Leben. Alle bloß theoretische Spekulation ohne Bezug zur Lebenswirklichkeit ist im Grunde Zeitverschwendung. Diese Auffassung gipfelt in einem ungewöhnlichen Begriff der Wahrheit. Sie besteht nicht in der Übereinstimmung einer Erkenntnis mit dem tatsächlichen Sachverhalt, auch nicht in ihrer Wohlbegründetheit, sondern in ihrem praktischen Wert, also in dem Erfolg, der damit erzielt wird. Wahr ist demnach, was uns nützt, plakativ formuliert in dem pragmatistischen Wort vom Cash Value der Wahrheit, also ihrem Wert in klingender Münze. Eine Erkenntnis ist wahr, wenn sie sich auszahlt. Für europäische Ohren klingt dies frivol bis absurd. Entsprechend heftig wurde die Theorie auch kritisiert, zum Teil sicherlich zu Recht. Aber bei näherem Hinsehen ist der amerikanische Pragmatismus nicht so widersinnig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Mit dem amerikanischen Pragmatismus werden vor allem drei Namen verknüpft: Charles Sanders Peirce, William James und John Dewey. Dabei liegt Deweys Bedeutung vor allem darin, dass er die Grundideen des Pragmatismus auf die Pädagogik anwandte. Die Vordenker dieser typisch amerikanischen Philosophie waren Charles Sanders Peirce, der von 1839 bis 1914 lebte, und William James, der 1842 geboren wurde und 1910 starb. Beide widmeten sich auch anderen Wissenschaften, Peirce der Chemie und der Mathematik, James vor allem der Psychologie, in der er sich ebenfalls weltweit einen Namen machte. Spätestens ab den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts aber befassten beide sich intensiv mit der Philosophie, und zwar gemeinsam. Dies geschah vor allem im Metaphysischen Club, einem Zusammenschluss von jungen Absolventen der Harvard University, die sich regelmäßig zu wissenschaftlichen Diskussionen trafen. Dort entstand die Philosophie des amerikanischen Pragmatismus. Peirce gilt als ihr Begründer. James verschaffte ihr mit seinen provokativen Thesen weltweit Aufmerksamkeit. Charles Sanders Peirce verstand die neue Lehre in erster Linie als Wissenschaftstheorie. Ihm ging es darum, die philosophischen Voraussetzungen des wissenschaftlichen Denkens zu verbessern, und zwar durch eine bessere Klärung von Begriffen. Seine entsprechenden Überlegungen veröffentlichte er 1878 in dem Aufsatz »How to make our ideas clear«, Deutsch »Über die Klarheit unserer Gedanken«. Dieser Text gilt als die Gründungsurkunde des amerikanischen Pragmatismus. Peirce formuliert darin als Kernsatz die sogenannte pragmatische Maxime. Überlege, welche Wirkungen, die denkbarerweise praktische Relevanz haben könnten, wir dem Gegenstand unseres Begriffs in unserer Vorstellung zuschreiben. Dann ist unser Begriff dieser Wirkungen das Ganze unseres Begriffs des Gegenstandes. Was etwas ist, zeigt sich also erst in seinen konkreten Wirkungen. Dabei ist die praktische Relevanz wichtig, also die Bedeutung für menschliches Handeln. Darin besteht für Peirce der eigentliche Inhalt eines jeden wissenschaftlichen Begriffs. Der Begriff des Wassers zum Beispiel erschöpft sich demzufolge nicht in der chemischen Formel H2O, sondern Wasser ist etwas, das unseren Durst löscht, mit dem wir uns waschen, mit dem wir kochen, das uns entspannt oder erfrischt, das uns zum Baden einlädt oder auch unsere Gesundheit gefährdet, uns bedroht und vieles mehr. Erst wenn wir diese Auswirkungen auf unser praktisches Leben berücksichtigen, bekommen wir eine Vorstellung von der tatsächlichen Bedeutung des Begriffs Wasser. Die Formel H2O ist deshalb nicht falsch, aber sie allein reicht nicht aus. Diese neue Methode zur Klärung von Begriffen anhand ihrer praktischen Auswirkungen war das, was Peirce unter Pragmatismus verstand. Für die Naturwissenschaften war diese Überlegung keineswegs abwegig, ja nicht einmal neu. Denn sie überprüfen ihre Theorien tatsächlich durch Experimente, also anhand ihrer praktischen Wirkungen, wenn auch im Labor. Wahr ist eine Hypothese, wenn die entsprechenden Experimente sie bestätigen. Neu bei Peirce waren die Propagierung dieser Methode für alle Wissenschaften und der starke Bezug zur alltäglichen Lebenspraxis, den er damit jeder Wissenschaft verordnete. Die Erkenntnisse sollten sich nicht nur im Labor bewähren, sondern auch im täglichen Leben. An einer Stelle seines Werkes wird dies besonders deutlich. Die Wahrheit ist weder mehr noch weniger als der Charakter eines Satzes, der darin besteht, dass die Überzeugung von diesem Satz uns bei genügender Erfahrung und Reflexion zu einem Verhalten führt, das darauf zielt, die Wünsche, die wir dann haben, zu befriedigen. Sagt man, dass Wahrheit mehr bedeutet als das, so heißt das, dass sie überhaupt keinen Sinn hat. Alles Wissen und alle Wahrheit hat letztlich also die Aufgabe, uns bei der Erfüllung unserer Wünsche zu helfen. Bei dem Wissenschaftstheoretiker Peirce war dies noch ein Nebengedanke. Bei William James, dem zweiten großen Vertreter des amerikanischen Pragmatismus, wurde es zum Zentrum seiner Philosophie. Für Peirce führt der praktische Erfolg zur Wahrheit, nämlich zu vollständiger wissenschaftlicher Erkenntnis. Für James ist der praktische Erfolg schon die ganze Wahrheit. William James war im Grunde ein Skeptiker. In seinem ersten bedeutenden philosophischen Werk »The Will to Believe«, Deutsch »Der Wille zum Glauben« von 1876, weist er darauf hin, dass alle Wissenschaften auf unbeweisbaren Überzeugungen beruhen. Am Anfang steht immer eine Annahme, die nicht bewiesen wird, denn sonst wäre nicht sie der Anfang, sondern dieser Beweis. Der müsste dann wieder bewiesen werden und so fort. Unfehlbare letzte oder erste Gewissheit kann es also nicht geben. Deshalb beruht all unser Erkennen und Handeln letztlich auf dem Willen zum Glauben an bestimmte Behauptungen. Wenn alle Erkenntnis aber letztlich unsicher ist, was bleibt dann als sinnvolles Argument dafür, dass ich mich für eine bestimmte Meinung und ein entsprechendes Handeln entscheide? Nach William James nur die Frage, ob mir dies nützt oder nicht. Deshalb ist die Nützlichkeit einer Aussage oder Meinung für ihn das einzig sinnvolle Wahrheitskriterium. Die entscheidenden Fragen formuliert er so. Welcher konkrete Unterschied wird durch die Wahrheit im wirklichen Leben eines Menschen bewirkt? Wie wird die Wahrheit erlebt? Welche Erfahrungen werden anders sein, als sie wären, wenn jenes Urteil falsch wäre? Was ist, kurz gesagt, der Cash-Value der Wahrheit, wenn wir sie in Erfahrungsmünze umrechnen? Gleich darauf folgt schon die erste Antwort. In dem Augenblick, wo der Pragmatismus diese Frage stellt, sieht er auch schon die Antwort. Wahre Vorstellungen sind solche, die wir uns aneignen, die wir geltend machen, in Kraft setzen und verifizieren können. Falsche Vorstellungen sind solche, bei denen dies alles nicht möglich ist. Das ist der praktische Unterschied, den es für uns ausmacht, ob wir wahre Ideen haben oder nicht. Das ist der Sinn der Wahrheit, denn nur in dieser Weise wird Wahrheit erlebt. Die Wahrheit einer Erkenntnis wird also nicht durch theoretische Überlegungen befestigt, auch nicht in den Labors der Wissenschaften, sondern durch unsere alltägliche praktische Erfahrung. Wenn die Information sich bestätigt und uns weiterbringt, ist sie wahr. Wenn nicht, ist sie falsch. Ein Beispiel. Wir fragen nach dem Weg zur Müllerstraße und erhalten die Auskunft, die zweite links, dann etwa 200 Meter geradeaus und vor der Schule rechts. Wir halten uns an die Anweisungen und kommen tatsächlich zur Müllerstraße. Dann hat sich die Auskunft als wahr erwiesen. Oder nehmen wir das Naturgesetz der Schwerkraft. Dessen Wahrheit bestätigt sich jedes Mal, wenn wir etwas fallen lassen. Und diese Wahrheit ist durchaus nützlich. Sie verhindert zum Beispiel, dass wir aus dem fünften Stock springen. Noch einmal William James. Das Wesen der Wahrheiten besteht eben darin, dass sie bekräftigt und verifiziert werden. Es ist für unsere Ideen lohnend, dass sie bestätigt werden. Unsere Verpflichtung, die Wahrheit zu suchen, ist nur ein Teil unserer allgemeinen Verpflichtung, das zu tun, was lohnt. Also haben wir laut James nicht nur das Recht, sondern sogar eine Verpflichtung, diese Aufgabenstellung für unser Denken auch zu beherzigen. Also das Denken tatsächlich dafür einzusetzen, dass wir unseren Alltag, unser Leben und Überleben so gut wie möglich hinbekommen. Deshalb ist es nicht egoistisch und unmoralisch, wenn wir unser Denken zum eigenen Vorteil einsetzen, sondern es ist das einzig Wahre und Richtige. Für das Wesen der Wahrheit ergeben sich aus diesen Überlegungen drei Konsequenzen. Zum einen kann Wahrheit keine Eigenschaft sein, die einer Aussage, einem Gegenstand oder einem Sachverhalt fest zukommt, wie allgemein angenommen wird, sondern Wahrheit ist ein permanenter Prozess der praktischen Bestätigung. Wahrheit ist ein Vorkommnis. Die Vorstellung wird wahr, wird durch Ereignisse wahr gemacht. Ihre Wahrheit ist ein Geschehen, ein Vorgang, und zwar der Vorgang ihrer Selbstbewahrheitung, ihre Verifikation. Daraus wiederum folgt, dass Wahrheit veränderlich ist. Denn neue Erfahrungen können zu neuen Wahrheiten führen. Gestern zum Beispiel galt es noch als wahr, dass eine bestimmte Krankheit unausweichlich zum Tode führt. Heute gibt es ein Mittel dagegen. Deshalb ist nun die Wahrheit eine andere. Hinzu kommt als dritte und sehr bedeutsame Schlussfolgerung, dass es für ein und denselben Sachverhalt nicht immer nur eine Wahrheit gibt, sondern viele. Die eine Kundin des Friseurs findet, dass die neue Frisur, die in der Frauenzeitschrift so gelobt wurde, sie tatsächlich jünger aussehen lässt. Die Information bestätigt sich also in der Praxis und ist demzufolge wahr. Eine andere Kundin, der die gleiche Frisur verpasst wird, findet sich dagegen überhaupt nicht jünger. Für sie hat sich diese Information also als unwahr herausgestellt. In Bezug auf denselben Gegenstand sind also ganz verschiedene Erfahrungen möglich. Und jede einzelne ist für den jeweiligen Menschen wahr. Diese vielfältigen, individuellen, persönlichen Wahrheiten können durchaus widersprüchlich sein. Trotzdem bleiben sie alle wahr, solange sie sich im Lebensvollzug ihrer jeweiligen individuellen Träger bewähren. Wahrheit zeigt sich also in der persönlichen Erfahrung. Trotzdem müssen wir nicht jede Information in der Praxis testen. In den allermeisten Fällen genügt, was James die indirekte Verifikation nennt. Wenn wir also zum Beispiel das gleiche Waschmittel wie immer kaufen, brauchen wir nicht jedes Mal damit zum nächsten Waschsalon zu gehen, um per Stichprobe herauszufinden, ob das Pulver darin tatsächlich Flecken entfernt. Sondern wir verlassen uns darauf, dass es wieder funktionieren wird, so wie beim letzten Mal. Das dürfen wir auch. Solange diese Annahme nicht durch unsere Erfahrung widerlegt wird. Noch einmal William James. Die Wahrheit lebt größtenteils vom Kredit. Unsere Gedanken und Überzeugungen gelten, solange ihnen nichts widerspricht. So wie die Banknoten gelten, solange niemand ihre Annahme verweigert. Es ist nachvollziehbar, dass eine solch provokante Wahrheitstheorie auf Widerspruch stoßen musste. Die heftigste Kritik kam von dem englischen Philosophen Bertrand Russell. Er nannte drei Beispiele, um die Absurdität des pragmatischen Wahrheitsverständnisses zu zeigen. Angenommen, man wolle wissen, ob Kolumbus im Jahre 1492 den Atlantik überquert habe. Das darf man dann nicht einfach wie andere Leute in einem Buch nachschlagen. Man muss sich vielmehr zuerst fragen, welche Wirkungen diese Überzeugung hat und wie sie sich von den Auswirkungen unterscheiden, wenn man glauben würde, er sei 1491 oder 1493 gesegelt. Und weiter heißt es bei Russell? Ich habe immer gefunden, dass die Hypothese vom Weihnachtsmann im weitesten Sinne des Wortes befriedigt. Also müsste nach Auffassung des Pragmatismus die Behauptung, es gibt den Weihnachtsmann, für mich wahr sein, obwohl es den Weihnachtsmann nicht gibt. Weiterhin sagt James, wenn die Hypothese von Gott im weitesten Sinne des Wortes befriedigt, dann ist sie wahr. Hierbei wird einfach die Frage, ob Gott wirklich im Himmel existiert, als unwichtig übergangen. Wenn er eine nützliche Hypothese ist, so genügt das. Diese Einwände klingen zunächst einleuchtend. Sie werden aber durch einige weitere Aussagen von James entkräftet, die Russell und andere Kritiker offenbar übersehen hatten. So schreibt James an einer Stelle: Unsere Theorie muss zwischen allen früheren Wahrheiten und einigen neuen Erfahrungen vermitteln. Sie darf dem gesunden Menschenverstand und den früheren Überzeugungen so wenig wie möglich zuwiderlaufen. Und sie muss dabei zu etwas Anschaulichem hinführen, zu etwas, das in exakter Weise verifiziert werden kann. James will also keineswegs alle bisherigen Theorien streichen und durch die pragmatische ersetzen, sondern er will das bisherige Wissen ergänzen und neu und zusätzlich sichern. Eine Erkenntnis, die nach pragmatischem Verständnis wahr sein will, muss drei Aspekte erfüllen. Sie muss durch die persönliche Erfahrung verifizierbar sein. Dies ist der neue und zentrale Gesichtspunkt, den der Pragmatismus einführt. Aber sie darf auch dem gesunden Menschenverstand nicht zuwiderlaufen und sie muss mit früheren Wahrheiten weitgehend kompatibel sein. Der Pragmatismus legitimiert also keine Hirngespinste. James schreibt ausdrücklich: Wahrheit ist mit Launenhaftigkeit unvereinbar. Weh dem, dessen Überzeugungen mit der Ordnung, die in der Wirklichkeit seiner Erfahrungen besteht, ein willkürliches Spiel treiben. Seine Überzeugungen werden ihn nie zu etwas Wirklichem hinführen. Auch wenn ich mir also noch so sehr wünsche, fliegen zu können und mich bei dieser Vorstellung sehr wohl fühle, wird sie dadurch nicht wahr. Auch nicht oder sogar erst recht nicht nach Auffassung des Pragmatismus. Denn bei jedem Versuch, diesen Wunsch zu verwirklichen, wird die Erfahrung ihn als unwahr erweisen. Und dies vermutlich ziemlich schmerzhaft. Die Frage nun, wann Kolumbus Amerika entdeckte, lässt sich pragmatisch nicht verifizieren, weil es dafür keine praktische Erfahrung mehr gibt. Auch hier müssen und dürfen wir uns deshalb nach James auf eine indirekte Verifikation beschränken, indem wir uns auf überliefertes Wissen und den gesunden Menschenverstand verlassen. Wenn also in Geschichtsbüchern übereinstimmend steht, dass Kolumbus Amerika im Jahre 1492 entdeckte, dann können wir dies gelten lassen. Denn wir gehen davon aus und dürfen dies auch, dass dieses überlieferte Wissen letztlich auf praktischer Erfahrung in früheren Zeiten beruht. Im Fall des Weihnachtsmanns wiederum kann es für ein Kind durchaus gut und sinnvoll sein, an dessen Existenz zu glauben. Etwa, weil dadurch eine Offenheit für Übersinnliches geschaffen wird. Dieser Glaube allerdings lässt sich pragmatisch nur so lange halten, wie er nicht durch persönliche Erfahrung widerlegt wird. Früher oder später ist dies aber der Fall. Spätestens im Erwachsenenalter, wenn man selbst Geschenke für seine Lieben besorgt, weil der Weihnachtsmann dies halt nicht tut. Spätestens dann ist also durch Erfahrung belegt, dass die Rede vom Weihnachtsmann unwahr ist. Anders verhält es sich bei übersinnlichen Fragen, etwa nach der Existenz Gottes. Diese kann auf keine uns zugängliche Weise direkt oder indirekt verifiziert werden. Dann aber genügt der persönliche Glaube. Dazu schreibt James: Gäbe es eine Vorstellung, die, falls man an sie glaubte, uns zur Führung jenes besseren Lebens verhelfen könnte, so wäre es wirklich besser für uns, an diese Vorstellung zu glauben. Falls nicht der Glaube an sie zufällig mit anderen, größeren, vitalen Interessen zusammenprallt. Solange die spezifischen religiösen Vorstellungen eines Menschen bewirken, dass er sich besser fühlt und sein Leben besser führen kann, solange darf und soll er sie für wahr halten. Diese pragmatische Herangehensweise widerspricht natürlich dem Anspruch aller Religionen auf ewige und allein gültige Wahrheit. Aber viele Menschen praktizieren Religion tatsächlich genau auf diese Weise, gerade heutzutage. Sie suchen sich aus mehreren Religionen, meist dem Christentum und dem Buddhismus, das aus, was ihnen zusagt, und schaffen sich so ihre persönliche Privatreligion. Wenn sie das spirituell befriedigt, ist es aus pragmatischer Sicht völlig in Ordnung. Der amerikanische Pragmatismus enthält also durchaus Zumutungen für unsere traditionellen Sichtweisen. Trotzdem will er nicht alles bisherige Denken umstülpen, sondern er stellt dem abstrakten Wahrheitsverständnis der Europäer ein saftiges Stück Lebensphilosophie zur Seite. Wissen und Wahrheit sind nichts bloß Theoretisches für den akademischen Elfenbeinturm, sondern müssen sich hier und jetzt in unserem Leben bewähren. Sie sollen uns in die Lage versetzen, dieses Leben gut zu führen und eine bessere Zukunft zu schaffen. Was ist daran schlecht? Sie hörten die Philosophie des Pragmatismus. Wahr ist, was Erfolg hat, von Michael Konrad. Es sprachen Ilse Neubauer, Reinhard Glemnitz und Herbert Schäfer. Technik Cordula Vanschura. Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.